Das Einzige, wer dickt, heißt Rache, eine Vendetta. Heilig wie ein Votiv und nicht vergebens. Denn Wert und Wahrheit einer solchen werden eines Tages die Vorsorglichen und Vortrefflichen bestätigen.